Billy, der kleine Hamster, und sein Papa sitzen gemeinsam auf der Veranda. Papa Hamster hat seine Beine mit den prächtigen Cowboystiefeln hochgelegt und schaukelt gemütlich in seinem Stuhl. Papa, fragt Billy, kennst du einen Indianer? Nein, antwortet sein Vater. Die Indianer leben hinter den Bergen. Da hat ein Cowboy-Hamster nichts zu suchen. So, so. Bild 2. Immer Richtung Horizont. Es ist heiß. Die Luft flirrt in der Mittagssonne. Billy schnappt sich eine Flasche Wasser. Tschüss, Papa. Tschüss, Billy. Und geht zu seinem Freund Hans-Peter, dem Regenwurm. Hans-Peter, kommst du mit zu den Indianern? Die wohnen hinter den Bergen. Hans-Peter zögert. Das würde ich gerne machen, aber für mich ist das zu weit, sagt er. Ich trage dich, wenn du die Wasserflasche trägst, sagt Billy. Gut, dann bin ich dabei. Billy setzt seinen kleinen Freund in die Delle seines Cowboyhuts und zieht fröhlich los. Das wird ein Abenteuer, sagt er und sieht nicht, wie Hans-Peter von oben dazu nickt. Qualmende Pfoten. Billy und Hans-Peter sind schon eine ganze Weile unterwegs. Doch der Weg ist lang und die Berge höher, als Billy gedacht hatte. Als sie beim Haus von Melitta, der weißen Ziege, ankommen, kann Billy keinen Schritt mehr gehen. Er lässt sich in den Staub plumpsen und streckt Arme und Beine weit von sich. Auch Hans-Peter ist erschöpft. Durst, röchelt er. Ich hab solchen Durst. Neugierig kommt Melitta aus ihrem Haus. Um die Schultern trägt sie ihr grünes Lieblingstuch. Was ist das denn? Kinder, was macht ihr denn hier? Wir wollen die Indianer sehen, sagt Billy. Aber der Weg ist zu weit. Ihr seid doch schon fast da, sagt Melitta und setzt sich Billy kurzerhand auf die Schultern. Ich helfe euch auf dem letzten Stück Weg. So trägt Melitta Billy, der Hans-Peter trägt, der die Wasserflasche trägt. Juhu, ich reite. Ist schon schön, gell? So reiten. Bild 4. Adlerauge sei wachsam. Oben auf dem Berg ist die Aussicht grandios. Aber einen Indianer können sie nirgendwo entdecken. Wartet mal. Melitta hat eine Idee. Wir müssen ein Feuer machen, erklärt sie. Denn Indianer unterhalten sich durch Rauchzeichen. Sie scheint sich auszukennen. Die drei suchen trockene Äste zusammen. Guck mal, Billy. Selbst Hans-Peter schleppt welche heran. Schöne, trockene Äste. Bald darauf lodert das Feuer. Und Melitta wirft Gras dazu, damit viel Rauch entsteht. Billy, hilf mir bitte, mein Tuch zu halten. Das Tuch schwebt jetzt über dem Feuer. Ist es so richtig? Fragt Billy. Er hat noch nie Rauchzeichen gemacht. Ja, guck mal. Wenn wir das Tuch nun dreimal hoch und runter schwenken, steigen drei Wölkchen auf. Das bedeutet, kommt her, wir sind Freunde. Die Indianer sehen das von Weitem und kommen zu uns. Melitta setzt sich neben das Feuer. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Geduld. Bild 5. Bleiche Gesichter bei den Bleichgesichtern. Plötzlich glaubt Billy, hinter dem Gebüsch die Spitze einer Indianerfeder zu sehen. Hat es da nicht eben geknackst? Nein, doch nichts. Alles ist still. Kommen die wirklich? Hans-Peter schaut sich ängstlich um. Mir ist mulmig, Billy. Hast du nicht auch ein bisschen Angst? Aber Billy bleibt keine Zeit für eine Antwort. Denn plötzlich kommt von irgendwo ein Pfeil angeschossen und bleibt in seinem Hut stecken. Oh, oh, oh. Schreit Hans-Peter und fällt in Ohnmacht. Aufhören! Nicht schießen! Melitta stellt sich schützend vor die beiden. Hans-Peter ist immer noch ohnmächtig. Schnell zieht ihn Billy hinter den nächsten Felsen. Aus dem Gebüsch taucht ein Kojote auf. Er trägt eine dicke Indianerfeder am Kopf. Wie? Nicht schießen? Fragt er. Sie haben doch drei Wölkchen aufsteigen lassen. Das heißt Hilfe. Ich dachte, der kleine Cowboy dort wollte Ihnen was tun. Oh, sagt Melitta. Dann habe ich mich vertan. Ich wollte das Zeichen für Freundschaft senden. Ach so. Das war völlig verkehrt, sagt der Indianer. Für Freundschaft müssen Sie zwei Wölkchen machen, nicht drei. Das wusste ich nicht, nuschelt Melitta kleinlaut und schaut sich sorgenvoll zu Billy um. Ich lebe noch, sagt der Hamster. Aber guckt euch Hans-Peter an. Der ist halbtot. Der Indianer kommt näher. Der arme Kleine, sagt er. Er ist vor Angst in Ohnmacht gefallen. Er ist nur ohnmächtig? Meinst du wirklich? Fragt Billy. Dann gib mir mal die Wasserflasche. Und ohne zu zögern, schüttet er sie komplett über Hans-Peters Kopf aus. Der schlägt die Augen auf. Indianer! Schreit er erschrocken und fällt beinahe nochmal in Ohnmacht. Hab keine Angst, kleiner Wurm, sagt der Indianer. Ich bin ein Freund. Ich heiße Stiller Spatz. Stiller Spatz? Ein komischer Name für einen Kojoten, findet Billy. Man nennt mich so, weil ich mich im Gebüsch verstecke. Wie die Spatzen, aber eben ganz still, erklärt Stiller Spatz. Und ich heiße Hans-Peter. Mein einer Opa heißt nämlich Hans und der andere Peter. Um sich für den eingejagten Schrecken zu entschuldigen, möchte Stiller Spatz Hans-Peter etwas schenken. Kommt mit, bittet er die drei Freunde. Melitta löscht das Feuer und sie folgen dem Indianer zu seinem Tipi. Bild 6. Kein Gräslein im Wind. Hinter den Bergen, gut versteckt, liegt das Indianerdorf. Stiller Spatz hat ein besonders schönes Tipi. Wo hab ich bloß? Er steckt seinen Kopf weit in das dunkle Innere seines Zelts. Was ist denn nur seine Unordnung? Nein. Hier ist es ja. Stiller Spatz dreht sich zu den Freunden und hält beide Pfoten hinter seinem Rücken versteckt. Rechte oder linke Pfote? Fragt er zwinkernd. Link, bitte. Hans-Peter schaut gespannt. Stiller Spatz holt ein wertvolles Geschenk hervor. Eine Adlerfeder. Die ist ja hübsch, ganz reizend. Für mich? Wirklich? Stiller Spatz bindet die Adlerfeder mit einem blauen Faden vorsichtig um Hans-Peters Kopf. So, jetzt bist du ein Indianer. Aber du brauchst noch einen Indianernamen. Was hältst du von Gräslein im Wind? Gräslein im Wind? Hans-Peter macht ein langes Gesicht. Weil du so lang und zart bist, lächelt Stiller Spatz. Ich hätte lieber einen richtig starken Namen. Sowas wie Wildes Pferd. Gut, in Ordnung, sagt Stiller Spatz und legt als Zeichen der Anerkennung seine Pfote an die Brust. Du heißt ab sofort Wildes Pferd. Wildes Pferd. Wunderbar. Die Sonne steht jetzt tiefer. Es wird Abend. Also dann, Wildes Pferd. Jetzt müssen wir langsam nach Hause, sagt der kleine Hamster. Sonst macht sich Papa Sorgen. Melita möchte noch ein bisschen bei dem Indianer bleiben. Schließlich kann sie bei den Rauchzeichen noch einiges lernen. Tschüss, ihr beiden. War sehr nett mit euch. Tschüss, Melita. Und vielen Dank für alles. Gern geschehen. Tschüss. Melita, danke. Und Stiller Spatz, danke für den schönen Namen. Tschüss, Wildes Pferd. Und tschüss auch, kleiner Hamster. Kommt mal wieder in mein Tipi. Ihr seid immer gern gesehene Gäste. Kommt doch mal wieder auf ein Glas Ziegenmilch vorbei. Ganz frisch. Bild 7. Leckere Nüsse ohne Schüssel. Soll ich dich tragen, Wildes Pferd? Oder willst du lieber nach Hause galoppieren? Sehr witzig. Lachend klemmt sich Billy seinen dünnen Freund unter den Arm und macht sich mit ihm auf den Rückweg. Kurz vor Billys Haus sagt Hans-Peter stolz: Den Rest kann Wildes Pferd alleine gehen. Billy setzt seinen Freund auf den staubigen Prärieboden. Beiden zieht der köstliche Duft gerösteter Haselnüsse in die Nase. Und richtig, Billys Papa steht am Grill. Papa, da bin ich wieder. Hallo, Billy. Und guck mal, wen ich mitgebracht habe. Der Vater dreht sich um. Ein Indianer. Mit großer Adlerfeder, ruft er verblüfft. Wie hast du... Guck mal genau hin, sagt Billy verschmitzt. Erinnert er dich nicht an jemanden? Na sowas. Aber das ist ja Hans-Peter. Billys Papa schiebt seinen Cowboyhut ein wenig aus dem Gesicht. Seit wann bist du denn ein Indianer, Hans-Peter? Seit heute, antwortet der kleine Regenwurm stolz. Er heißt Wildes Pferd, erklärt Billy. Das ist ja ein Ding, sagt der Vater. Ich hoffe, Wildes Pferd mag trotzdem noch geröstete Haselnüsse. Aber klar doch, sagt Hans-Peter und drückt seine Feder zurecht. Lass uns eine Friedensnuss zusammen essen. Hau, Hans-Peter hat gesprochen. Lecker, die Nüsse. Mein Papa ist der größte Nussgriller überhaupt. Find die lecker. Guck mal. Da hinten. Das Rauchzeichen. Es sieht aus wie ein wildes Pferd, sagt Billys Papa erstaunt. Oho. Ruft Hans-Peter. Aber diesmal fällt er nicht in Ohnmacht. Er verschluckt sich nur ein bisschen vor lauter Freude. Geht's wieder, Hans-Peter? Danke. Das Pferd, pass auf. Nicht so hastig. Auch Pferde müssen langsam knabbern. Das war Billy bei den Indianern von Katharina Falks. Aus dem Französischen von Julia Süßbrich. Jannik und Svea Hartmann sprachen die Überschriften. Erzähler Helga Heinold. Billy. Helga Heinold. Papa. Helga Heinold. Hans-Peter. Helga Heinold. Melita. Helga Heinold. Stiller Spatz. Helga Heinold. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Dramaturgie Gudrun Hartmann. Eine Produktion von HR2 Kultur 2013.